Heute das Thema NATO. Der aktuelle Anlass ist klar. Neulich haben sich die NATO-Herren in ihrer aktuellen Besetzung in Kiel und in Straßburg getroffen und haben gefeiert, dass sie jetzt schon 60 Jahre NATO sind und dass ihnen diese 60 Jahre NATO Frieden in Freiheit mehr oder weniger auf der Welt beschert und gesichert hätte. Daran ist eine Seite natürlich vollständig verlogen. Die NATO ist ein Militärbündnis dieser Staaten, ist im Einsatz ein Kriegsbündnis dieser Staaten und hat in den 60 Jahren, die sie existiert, nie etwas anderes betrieben als Aufrüstung, Wettrüsten, als permanente Kriegsbereitschaft, bis hin auch zu einer Art von Bereitschaft zum totalen Krieg, zum thermonuklearen Krieg mit dem sowjetischen Bündnis und Kriege geführt. 40 Jahre lang nicht auf Rechnung der NATO, sondern immer national von NATO-Staaten. Und dann, als der Frieden in Freiheit vollständig war, entdeckt man immer häufiger Kriege, die auch unter Regie der NATO geführt werden. Nach der Seite ist das mit der sich für Frieden loben verlogen. Es hat aber auch eine wahre Seite. Eine, die einen aufmerksam machen kann auf das, was in der Optik von Regierenden überhaupt Frieden ist. 60 Jahre lang stand diesen Staaten die Staatenwelt mehr oder weniger zu ihren Bedingungen zu Gebote. Und sie steht das auch heute mehr oder weniger noch. Zu ihren Bedingungen benutzbar. Und das ist dann wohl das, was solche Staaten wie die, die in der NATO versammelt sind, unter Frieden verstehen. Das lässt sie Frieden halten mit dem Rest der Welt. Und so gesehen ist die Feierlaune von denen ja wirklich gut begründet gewesen. Die andere Seite, dass sie da so feierlich ihr Bündnis beschworen haben, dass sie sich gelobt haben, sie wollen ihr Bündnis fortschreiben. Dafür haben die auch Gründe. Das geht so runter, wie einem das erzählt wird, das tun sie ja selber, beziehungsweise ihre Organe. Das ist doch klar. Wenn wir auf der Welt unsere Interessen vertreten und betätigen, dann müssen wir in dieser Welt rechnen mit allen möglichen Krisen, Konflikten, Kriegen. Das sind Herausforderungen an unsere Militärmacht, an die Militärmacht, die wir doch zumindest teilweise in der NATO verbündet haben. Und dann erzählen sie einem auch das noch als Grund, warum sie sich beteuern, ihre NATO fortzusetzen. Sie hätten sehr viele Meinungsverschiedenheiten, so nennen die das, untereinander zu regeln. Meinungsverschiedenheiten, die die Planung und den Einsatz dieser Gewaltmaschinerien der weltweit militärisch aktiven Mächte betrifft. Und für all das, wie es einem so runtererzählt wird, diese Kurzfassung von Artikeln und Kommentaren, soll dann der moderne Weltbürger ganz selbstverständlich Verständnis aufbringen. Da gibt es den schönen Titel, das ist eben Sicherheitspolitik und Sicherheitspolitik ist auch ein kompliziertes Feld. Das Verständnis ist ganz unkritisch in dem Sinne, man soll das nehmen, da gibt es doch nun mal auf der Welt Konflikte und Kriege, so wie Wetterzonen oder sowas. Und ganz selbstverständlich soll man nehmen, wenn es irgendwo auf der Welt Konflikte und Kriege gibt, dann gehen die uns was an. Uns, wir, die wir hier in der NATO sind. Und sie gehen uns selbstverständlich, das ist ja wohl klar, nur auf eine einzige Weise was an. Nicht, dass wir da etwas mit ihrer Verursachung zu tun hätten, aber sie sind Herausforderungen an uns. Wir müssen dann auf die Welt uns Sicherheit spendieren. Und kritisch soll der Mensch, dem einem sowas von solchen Treffen berichtet wird, nur in einer Hinsicht sein. Das darf er dann auch, da wird er auch zu aufgefordert. Kriegen es die NATO-Mächte hin, dann auch wirklich zu einer gemeinsamen Strategie zu kommen, wie sie sich das zugesichert haben. Da will ich heute Abend mal ein paar abweichende Meinungen zur NATO vertreten. Die NATO, ich nenne es erstmal so, ist das militärische und militärpolitische Bündnis der imperialistischen Mächte. Das Erste, was ich daran mal festhalten möchte, ist, das ist ein sehr mächtiger Widerspruch. Das ist ein Widerspruch. Beim Militär, bei so etwas wie dem letzten Garanten für Nationalismus und Souveränität, haben diese Staaten ein Bündnis eingerichtet, einen Supranationalismus eingerichtet, mit Führungsstrukturen, mit Bündnispflicht. Um das zu erläutern mal, was verbünden die da eigentlich? Alle diese Staaten haben, auch das ist erklärungsbedürftig, ein permanent stehendes, permanent in Kriegsbereitschaft gehaltenes und nachgerüstetes Militär. Gar nicht unbedingt, das ist übrigens heute klarer als in den 40 Jahren antisowjetischer NATO, gar nicht unbedingt akut auf eine bestimmte Feindschaft und einen bestimmten Feind hin zugerichtet und zugerüstet. In permanenter Kriegsbereitschaft gerüstet gegen potenzielle Feinde. Warum haben eigentlich solche modernen Staaten wie die, die in der NATO verbündet sind, sowas? Ja, das liegt daran, weil das, und dafür stand das Attribut imperialistische Staaten, weil das Staaten sind, die gründen wirklich ihre ökonomische und politische Macht auf auswärtige Reichtumsquellen. Die haben sich den Weltmarkt dafür erschlossen, gründen also ihre eigene politische und ökonomische Macht auf das Ausnutzen auswärtiger Reichtumsquellen, die dort unter fremder Hoheit existieren, nicht unter ihrer. Sie setzen sich dabei der Konkurrenz der Kapitale, aber auch der Konkurrenz mit diesen Hoheiten aus. Sie gehen Abhängigkeiten von fremden Souveränen ein, wenn dort ihre existenziellen Reichtumsquellen unter anderem liegen. Und wer so seine nationale ökonomische und politische Macht und Herrlichkeit verfolgt, ja, für den ist Militär eine unverzichtbare nationale Rückversicherung gegen das, was er an imperialistischem Internationalismus für seine Nation betreibt. Und zwar nicht erst, wenn es kracht. Das stehende Militär steht ja bekanntlich immer im Frieden rum. Und da ist es eben diese nationale Rückversicherung, dass es dafür einsteht, diese Nation müssen andere Nationen respektieren. Die Interessen dieser Nation müssen sie nicht vielleicht gleich erfüllen, aber respektieren, sich mit ihnen auseinandersetzen, müssen sie sich unbedingt. Und dann ist natürlich das Militär für jede dieser Nationen auch die letzte nationale Rückversicherung gegen potenzielle, gegebenenfalls aber auch akute. Und irgendwie von diesen Nationen offenbar als ganz sicher eintretend erwartete Feindschaft. Irgendwie rechnen die aus dem kapitalistischen Staatenverkehr, den sie betreiben, damit, dass da Kriegsgründe produziert werden. Eine kleine Widerlegung zu dem, was einem sonst immer als harmonische Welt des wechselseitigen Nutzens von den Grundschullehrern dieser Staaten eingetrichtert wird. Aber wenn das Militär eben diese letzte nationalistische Rückversicherung von Imperialisten ist, dann ist das, was NATO ist, wirklich ziemlich erklärungsbedürftig. Denn die haben es wirklich 60 Jahre lang mittlerweile zu einem ebenfalls stehenden, militärischen Supranationalismus gebracht, eben dieser NATO. Und das ist nicht bloß eine, aber auch das ist ja schon bemerkenswert, politisch von Staatswille zu Staatswille vertraglich zugesicherte Beistandspflicht, sondern das ist regelrecht materialisiert in supranationalen militärischen Führungsstrukturen und in nationalen Armeen, die zumindest auf Interoperabilität zugerüstet sind. Das ist das Fremdwort für, die sind auf die Fähigkeit zum Einsatz als Teilstreitkräfte ausgerichtet. Wenn sie nicht, bei manchen Staaten der NATO ist das immer noch mehr oder weniger so, praktisch nur Teilstreitkräfte sind. Dass sie das machen, erklärt sich nicht einfach daraus, obwohl es stimmt, dass wenn man Militärmaschinen dieser Staaten zusammenlegt, die potenziert mächtig sind. Das ist schon so. Aber dass sie wirklich bündeln beim nationalsten Kern aller nationaler Macht, das ist erklärungsbedürftig und das hat erst einmal einen konstitutiven historischen Grund. Den haben natürlich die angerichtet, nicht die Geschichte. Was da konstitutiv war, das war eben diese eben bekannte gemeinsame Feindschaft der NATO-Staaten gegen den sogenannten realen Sozialismus. Aber was das eigentlich für eine Sorte Feindschaft war, da will ich doch nochmal ein bisschen was wieder in Erinnerung rufen vielleicht. Die Sowjetunion und ihr Lager haben drei Verbrechen aus Sicht westlicher Politik begangen, die sie zum Unrechtsregime auf der Welt gemacht haben. Das erste Verbrechen war, sie verschließen sich einfach dem kapitalistischen Geld der westlichen Länder. Sie wollen nicht Markt für deren Waren und Kapitale sein. Sie wollen nicht Anlagesphäre von denen sein. Sie wollen ihren nationalen Aufbau nicht von Erfolgen in der Konkurrenz mit denen auf dem Weltmarkt abhängig machen. Das war das Verbrechen Nummer eins. Man hat das gelernt, als ein eiserner Vorhang hat sich über Europa niedergelassen. Schlimmer noch, die Sowjetunion und ihr Block hat auf der ganzen Welt Nationen angeboten. Auch die könnten ihre nationale Entwicklung anders machen, als dass sie sich am kapitalistischen Weltmarkt beteiligen, dann eben davon abhängig sind, was sie dort an Weltmarkterträgen zustande bringen und beim Westen um Schuldenmachen bitten dürfen. Die haben denen eine Systemalternative für nationale Entwicklung angeboten, die Sowjetunion und ihr Block, und hatten damit ein zweites Systemverbrechen an den Maßstäben des Westens begangen. Das war die Bedrohung des vom Westen definierten Frieden in Freiheit. Das war die Beschränkung des Friedenszustands unter der Bedingung Freiheit, die da sehr eindeutig definiert ist. Das schlimmste Verbrechen aber bestand darin. Beides, dieses sich dem westlichen Benutztwerden selber verschließen und auch noch Staaten auf der Welt das als Alternative ihrer nationalen Entwicklung anzubieten. Beides war gesichert durch eine Militärmacht der Sowjetunion und ihres Bündnisses, die war dem Westen 40 Jahre lang auf dem Niveau von Weltkrieg gewachsen. Dagegen haben die Vereinigten Staaten von Amerika die Feindschaftserklärung der freien Welt ausgerufen und etabliert und haben diese Feindschaftserklärung wahrgemacht in der Form eben eines permanenten Weltkriegszustands, organisiert als dieses NATO-Bündnis, mit den Bestandteilen permanentes Wettrüsten um Rüstungsvorteile, möglichst kriegsentscheidende Rüstungsvorteile zu erringen. Eine permanente und wo immer es ging ausgebaute weltweite militärische Umklammerung der Sowjetunion und ihres Bündnisses kein unwichtiger Bestandteil für das, was sie heute haben. Und an allen möglichen Fronten sogenannte Rollback-Kriege, nämlich das Zerstören von solchen Nationen, die es wirklich mit dieser Systemalternative mehr oder weniger versucht haben. Das waren 40 Jahre permanenter Weltkriegszustand und der hat den etwas harmlosen Namen bekommen, Kalter Krieg. Das hat in der Tat das Zusammenstehen gegen diesen weltkriegsfähigen Feind der eigenen westlichen Interessen in der Welt. Das hat diesen Supranationalismus im Militärischen gegründet. Wenn man den sich näher anguckt, kommt aber dabei mit dem Regime der NATO gar nicht bloß etwas gegen den Osten zustande. Es kommt so etwas wie eine positive Weltordnung für die NATO-Staaten gleichzeitig zustande. Es kommt zustande dieses Produkt der Westen. Eine Kollektivierung dieser Staaten mit dem gleichen System. Der Westen und sein wirklich Zug um Zug fast weltweiter Friede in Freiheit. Was kommt denn da eigentlich zustande? Für die Führungsmacht USA kommt wirklich so etwas wie eine Weltordnung der Hoheiten auf der Welt, außer eben denen, die im falschen Lager sind, zustande. Ja, genauer genommen muss man es sogar noch untergliedern. Unter diesem militärischen Regime der NATO und dem darunter betriebenen Alltagswerk westlicher Politik kommt erstens zustande, dass überhaupt der Globus lückenlos besetzt wird, erschlossen ist, ansprechbar ist durch moderne Staatsgewalt. Überall entstehen Hoheiten, mit denen die westlichen Staaten ins Geschäft kommen können, wenn es dort zu machende Geschäfte gibt. Und alle diese Hoheiten, in die der Globus neu aufgeteilt wird, haben als erstes, als nationale Raison Folgendes zu entscheiden. Wollen Sie beim Westen im Weltmarkt Ihr Glück als Nation probieren? Oder wollen Sie von den verbündeten westlichen Mächten als potenzielle Sowjetfeinde angefeindet werden? Dass es dazwischen welche gegeben hat, das ist fast ungewöhnlich, eine Handvoll von Blockfreien. Für diese Sorte Weltordnung in diesem wirklich aufteilungsmäßigen staatlichen Sinn, die immerzu eine weltweite Machtfrage gegen das andere Lager ist, ist wirklich der entscheidende Kern, dass es zu diesem supranationalen Kollektivismus der westlichen NATO-Staaten kommt. Dass es da diese Unterordnung der NATO-Partner unter ihre Führungsmacht gibt, dass die Mächte zusammenstehen, die überhaupt mittels ihrer Reichtumsquellen, ihrer kapitalistischen Reichtumsquellen, solche Staaten sind, die zu internationaler Machtentfaltung fähig sind, und dass die sich auf ein gemeinsames Bündnis festlegen. Das tun die. Das tun solche Staaten wie Frankreich, Großbritannien, Deutschland, damals Bundesrepublik. Und sie tun das auch da gar nicht nur gegen die übermächtige Sowjetunion, obwohl das schon ein wichtiger Grund ist. Da sind übrigens hier unsere Gründungsväter sehr einschlägig zu studieren. Kaum aus dem Krieg rausgekommen, schon Wiedervereinigungsansprüche auf die Matte stellen gegen den Osten. Ja, da merkt man, was dieses gegen die übermächtige Sowjetunion antreten zu wollen, bei denen für eine Kalkulation ausmacht. Aber es kommt gar nicht bloß gegen diese übermächtige Sowjetunion, dieses sich unterordnen und das NATO-Bündnis zustande, sondern auch nach der anderen Seite für die, wegen eines doppelten Angebots in diesem Bündnissystem an ihr nationales Eigeninteresse. Das erste Angebot ist eins in Sachen Gewalt. Dieser berühmte, jetzt immer wieder zitierte Artikel 5 des NATO-Vertrags, diese Beistandspflicht der NATO-Partner untereinander, hat eine hochinteressante Kehrseite. Die heißt nämlich, die NATO-Staaten anerkennen untereinander, aneinander, wechselseitig, dass sie legitime Sicherheitsinteressen haben. Jede NATO-Nation kann davon ausgehen, zugesichert durch die anderen, sie hat legitime militärpolitische Interessen auf der Welt. Sie ist befugt von ihren Partnern zu militärischer Machtentfaltung und Rüstung. Und die NATO unterwirft für alle ihre Mitgliedstaaten, alle Staaten bis eben an die Grenzen des sowjetischen Lagers heran, einer militärisch überlegenen Kontrolle, einer Kontrolle der militärischen Fähigkeiten aller Staaten auf der Welt, einer militärischen überlegenen Kontrolle aller potenziell feindlichen Absichten auf der Welt. Das ist ein Angebot in Sachen Gewalt, das zum Besitzstand jeden NATO-Mitgliedstaats dann gehört. Insofern, da gibt es einen ganz klaren NATO-Vorbehalt, eine Bedingung, ohne die nichts geht. Aber insofern es sich um Beiträge zum antisowjetischen Weltkrieg handelt und die so anerkannt werden, haben alle diese NATO-Staaten Lizenzen zu nationaler Rüstung, haben alle diese NATO-Staaten Einfluss auf Strategie und Taktik ihres Bündnisses. Dürfen sie auch national Drittstaaten auf der Welt durch Rüstungsexport ganz existenziell in deren nationalen Machtkern an sich binden? Ja, sie dürfen sogar mit Zustimmung ihrer NATO-Partner national Krieg führen auf der Welt. Und 40 Jahre lang sind alle westlichen Kriege so geführt worden. Und schließlich gilt, gesichert durch dieses militärpolitische Kontrollregime über die Welt, für die NATO-Partner ohnehin das grundsätzliche Angebot der Vereinigten Staaten von Amerika in Sachen politischer Ökonomie. Unterhalb des Verbots, gegeneinander militärisch und militärpolitisch zu konkurrieren, ist die Freiheit eröffnet, imperialistisch auf der Welt um Weltmarkterträge zu konkurrieren, um Anlagesphären zu konkurrieren, um Einfluss auf fremde Souveräne zu konkurrieren, bis an die Schranken des feindlichen Lagers heran. Und dann hat es ja sogar das noch irgendwann gegeben, dass man um politischen Ertrag und politischen Einfluss sogar über die Schranken des Feindes ein wenig tätig werden durfte, wenn man denn nachweisen konnte, den NATO-Partnern, dass das zuverlässig zersetzend wirkt auf sowjetische Lager. Ich habe das deswegen nochmal etwas ausführlicher in Erinnerung gerufen, weil das wirklich ein historisches Novum im Verhältnis der Staaten darstellt, was die da mit ihrer NATO angestellt haben. Konkurrierende imperialistische Mächte schätzen aneinander und nutzen aneinander ihre nationale Aufrüstung, nutzen den Einsatz dieser nationalen Rüstung im abschreckenden kalten Einsatz gegenüber anderen Staaten auf der Welt, nutzen Kriege, also nutzen und anerkennen und schätzen Kriege, die ihre Partner irgendwo auf der Welt führen. Das als ein Verhältnis von konkurrierenden imperialistischen Staaten. Und dann kommt es nach 40 Jahren dieses Regimes zu einer Neuerung. Die NATO siegt. Sie siegt im West-Ost-Gegensatz, sogar ohne viel Opfer, weil nämlich die andere Seite, die östliche Seite, ihr Dagegenhalten, ihr systemmäßiges Dagegenhalten nicht mehr machen will. Und dieser Sieg ist eine eigentümlich doppeldeutige oder zweischneidige Befreiung dieser NATO-Staaten. Als Sieg gegen den östlichen Feind ist das natürlich erst einmal die Befreiung von etwas. Es ist eben die Befreiung all dieser Staaten von der ja doch ziemlich riskanten, existenziell riskanten Weltkriegslage. Es ist, indem die Staaten im Osten zur Marktwirtschaft, wie die das nennen, überlaufen, damit jetzt ihr Glück machen wollen als Nation, ist es die Befreiung von dieser furchtbaren eisernen Schranke in der Staatenwelt für die kapitalistische Benutzung und Kontrolle. Es ist die Befreiung von 40 Jahren weltpolitischer Umstrittenheit von Erfolgen des Westens. Der Umstrittenheit des Einflusses und der Kontrolle über andere Staaten. Immer die Gefahr, die gleiten ins andere Lager ab. Die Befreiung von der Umstrittenheit errungener kapitalistischer Konkurrenzerfolge auf der Welt. Die Entwicklungsländer in Grund und Boden konkurriert, Schulden bis an die Ohren, kein zuverlässiges, definitives Ergebnis. Umstritten weltpolitisch von dieser Schranke des Friedens in Freiheit sind die wirklich in dem Moment erst einmal befreit. Die Befreiung hat aber eine andere Seite, die innerwestliche. Und das ist das eigentümlich Zweischneidige daran. Damit sind natürlich diese NATO-Staaten auch befreit zu etwas. Sie sind jetzt befreit dazu, mal ganz national zu Werke zu gehen. Bei der Definition, was eigentlich ihre Interessen auf der Welt sind. Was insbesondere auch ihre Sicherheitsbedürfnisse auf der Welt sind. Wogegen, wofür sie eigentlich meinen, dass ihre Rüstung hauptsächlich sein müsste, woran die Maß nimmt. Die sind befreit dazu, mal ganz nach Maßgabe der nationalen Einflussbesitzstände auf der Welt und natürlich dem, was man sich so alles vorgenommen hat, wo die interessanten Sphären des eigenen nationalen Tätigwerdens auf der Welt sind, zu kalkulieren, was sie da eigentlich an militärischer Gewalt haben müssen, um das zuverlässig nach ihren Kriterien abzusichern. Da kommt es also auch zur Freisetzung einer Konkurrenz, die 40 Jahre lang nicht zulässig war. Es kommt zur Freisetzung der Konkurrenz auch auf diesem Feld von Frieden, wie soll der eigentlich aussehen, Rüstung, wie soll die eigentlich gehen, wogegen, wie viel. Ja, auch Krieg. Wo sind eigentlich Feinde? Gegen wen gilt es vorzugehen? Das wird freigesetzt von den bislang gültigen Schranken des, haben wir mal Bündnisnationalismus genannt. Unter diesem NATO-Bündnisvorbehalt, dass solche nationalen Kalkulationen in der Sicherheits- und Militärfrage immerzu existenziell an die Bedingung gebunden sind, sie müssen der Austragung des Vorrückens gegen den Osten dienen, sonst sind sie nicht zulässig. So, jetzt sind schon wieder 20 Jahre vergangen. Kann ja auch nichts dafür. Da möchte ich jetzt ein bisschen was zu erläutern, zu was es diese NATO-Staaten unter dieser neuen Weltlage bringen. Zu was für Bedürfnissen nach gewaltsamer Sicherheit sie es bringen, erstens in dieser ja jetzt wirklich geeinten, nicht mehr von einer Systemschranke geteilten Welt, zweitens gegenüber ihrer NATO-Allianz und drittens in dem Verhältnis zueinander. Mal folgende Überlegung zum Ausgangspunkt. Seit diese westlichen Staaten auch in ihrer Militärpolitik diese neue Freiheit genießen, national berechnen zu können, was eigentlich gewaltregimemäßig zu tun und zu lassen ist, da gehen sie davon etwas aus. Da tun sie das als erstes Mal von vornherein und gleich gegenüber eben dieser einen Welt. Die sind sicherheitspolitisch, strategisch immer mit dem Blick auf die ganze Welt unterwegs. Sie tun das von vornherein gegenüber dieser einen Welt von Staaten, die sie sich eben mit ihren 40 Jahren NATO und ihrem Sieg dabei herbeiregiert haben. Diese eine Welt von Staaten, die so aussieht, lauter um kapitalistischen Nationalerfolg ringende Staaten, konkurrierende Nationen, das ist deren Staatsraison. Und es gibt nur noch eine Ausnahme in dieser Staatenwelt, das sind die Nationen, die an dieser Konkurrenz um kapitalistischen Nationalerfolg schon zusammengebrochen sind und als hoffnungslose Schuldnerstaaten gelten. Dieser Welt gegenüber betreibt jeder NATO-Staat nationale Sicherheitskalkulation. Zweitens, jeder dieser NATO-Staaten handelt auch national, wenn er militärpolitisch unterwegs ist, planerisch und tätig wird. Von vornherein aus dem Status heraus, von vornherein unter Unterstellung und Verteidigung des Status, den er sich in 40 Jahren NATO auf der Welt erworben hat. Jetzt komme ich ein bisschen auf meine Einleitung zurück. Die gehen aus davon, wir sind die Staaten. Jeder sagt das, ich bin ein solcher Staat. Der ist befähigt und berechtigt zur Kontrolle des Weltfriedens. Sie sind die Kontrolleure dessen, wo man Frieden halten kann und wo man nicht mehr Frieden halten kann. Und zwar gegenüber dem großen Rest, dem ganzen Übrigen an Staaten, Landstrichen und Wasserstraßen. Jeder geht aus von dem Status, er gehört zu den Staaten, denen lauter Kontrollobjekte gegenüberstehen. Staaten zum Beispiel, denen man lokale Aufsichtsaufgaben übergibt. Sagen wir mal, die afrikanischen Mittelmeerstaaten sind zum Auffangen von Flüchtlingen da. Die Staaten am Horn von Afrika wären eigentlich zum Versenken von Piraten da, bringen aber leider welche hervor. Also sie gehören zu diesen Kontrolleursstaaten und ihnen gegenüber gibt es kontrollierte Staaten, denen gibt man begrenzte regionale Aufsichtsaufgaben in dieser einen Welt, behaushaltet ganz zielstrebig dafür ihre Gewaltmaschinerie, so gut man das kann, stattet sie aus, unterbindet, dass sie was bekommen, was dafür nicht passt. Das sind dann diese berühmten Sätze mit denen, da haben welche was, das überschreitet ihre legitimen Sicherheitsbedürfnisse. Das war zum Beispiel der Satz zu Venezuela. Bewirtschaftet also eine passende Gewaltmaschinerie und man misst, jeder dieser Staaten geht davon aus, dass er da zu denen gehört, die sowas machen. Man misst diese Staaten an der Erfüllung dieser ihrer zugewiesenen Rolle und teilt sie ein in befreundete Staaten, in problematische Staaten oder am Horn von Afrika in gescheiterte Staaten. Gescheitert an dem Auftrag, den sie eigentlich erfüllen müssten. Und das Dritte, das ist jetzt eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich rufe es nochmal auf. Jede dieser NATO-Staaten nimmt das, wo sie überhaupt Sicherheitsbedürfnisse hat, wo militärische Gewalt für sie etwas garantieren soll, die Quelle dafür, wo das herkommt, dass sie sich um sowas kümmern. Das ist bei all diesen Staaten der gleichartige nationale Materialismus. Das kommt eben aus der Quelle, sie alle haben die Quellen ihres nationalen Kapitalwachstums und damit auch die Quellen ihrer politischen Macht, wie das heute heißt, globalisiert. Sie benutzen alle die ganze Welt und sehen sich deshalb in aller Welt potenziell bedroht. Das ist der Ausgangspunkt, von dem aus sie in neuer Freiheit nationale Militärpolitik kalkulieren und betreiben. Wenn das also jetzt so ist, nach dem Sieg gegen den Osten, dass die Staaten des freien Westens eben nicht mehr bloß um ökonomische Weltmarkterträge konkurrieren, nicht mehr bloß um politischen Einfluss auf Staaten konkurrieren, sondern in neuer Freiheit auch nationale und auch konkurrierende Ansprüche betreiben in der militärischen Kontrolle der Welt, dann hat diese Konkurrenz, und zwar durchaus auch bei jedem von diesen Staaten in seinem nationalen Ausgangspunkt, eine komische, vertrackte historische Besonderheit. Was für frühere imperialistische Staaten immerzu das unerfüllte Ideal ihrer Aufteilung der Welt war, von dem gehen die bei ihrer Konkurrenz aus. Stehen auf dem Standpunkt, dass jeder von ihnen die ganze Welt erobert hat, die ganze Welt benutzt und auf der ganzen Welt seine nationalen Interessen garantieren muss. Wenn die Sicherheitspolitik betreiben, dann tun sie es eben nicht, und jetzt merkt man, wo diese Wörter auch herkommen, die tun es nicht unter einem Ordnen der Welt. Dann behandeln die jeden Konflikt in der Staatenwelt erstens immer in Bezug auf sich, jeder Konflikt geht sie an, und zweitens die Behandlung dieses Konflikts betrachten sie immer zugleich über diesen Konflikt hinausgehend als, was hat er eigentlich für eine Auswirkung auf das weltweite Machtgefüge, das wir für uns haben wollen. Dass sie dabei immer zu miteinander aneinander geraten und ringen, das ist unvermeidlich. Die sind ja überall und überall engagiert. Also treffen sie bei jeder solcher Kalkulation und Tat aufeinander. Und wenn sie dann miteinander ringen, dann geht es schon wieder um nichts Geringeres als Weltordnung. Dann geht es darum, wie soll die aussehen? Was ist die richtige Art, sie zu sichern? Was sind da eigentlich die gerechten Verteidigungsfälle in der Weltordnung? Was muss man an der Ändern erneuern? Wie stehen wir denn dann in der Weltordnung? Auf welchem Status und auf welcher Stufe der Hierarchie? Also jeder Konflikt, in dem die in Fragen der Militärpolitik miteinander ringen, sind immer Weltordnungsfragen. Das hat übrigens, mache ich auch wegen meiner Einleitung, eine ideologische Fußnote an der Stelle. Das ist imperialistische Betreiben von militärischer Kontrolle und auch das Ringen darum, wie die gehen soll, immer gleich weltweit ist und Weltordnung betrifft. Das hat den merkwürdigen, oder gar nicht merkwürdigen, sondern ärgerlichen ideologischen Anschluss, dass da der so unverdächtige Ruf imperialistischen Militarismus herkommt. Ja, wenn ein Staat ein Land unterwirft militärisch und kontrolliert, dann weiß jeder, das hat was Imperialistisches. Aber wenn diese Staaten sich aufstellen, jeder für sich und alle zusammen und sagt, sie kontrollieren die ganze Welt militärisch, dann kriegen die glattweg den Ruf, sie würden ja bloß der Welt ganz uneigennützig eine Ordnung spendieren und die Menschheit mit Sicherheit beglücken. Diese Staaten des freien Westens gehen also in der neuen Lage, auf der Grundlage und in der Gewissheit zu Werke, dass ihre auch mal ganz nationalistisch betrachteten Interessen in der Welt gesichert sind durch ein von ihnen gemeinsam entschiedenes Gewaltverhältnis. Zwar in ganz abstrakter, prinzipieller Art gehen sie davon erstmal aus. Das entschiedene Gewaltverhältnis besteht darin, dass eben die gesamte Staatenwelt außerhalb ihrer Reihen sich dieser gebündelt potenzierten Militärmacht NATO gegenüber sieht, deren bislang immer noch gültigen Monopol auf eine Gewaltpotenz, die wirklich weltumspannend ist. Eine wirklich weltumspannende Gewaltpotenz ist versammelt in der NATO, sonst bei niemandem. Allenfalls national bei den USA. Für die europäischen Mächte jedenfalls heißt es gleich die Gewissheit, nur die NATO stellt überhaupt die militärische Substanz dieser Sorte Sicherheit ihrer nationalen Interessen, von denen sie ausgehen. Ich sage den Ausgangspunkt nochmal etwas verzinkter. Noch vielleicht mehr, wie sich das bei denen selber in der Kalkulation einbildet. Jeder Staat des Freien Westens, da gilt es sogar für die Supermacht USA, operiert in Sachen Sicherheits- und Militärpolitik in der Gewissheit, dass in dieser Welt, wie sie beschaffen ist, die Sicherheit der eigenen nationalen Interessen entscheidend gefördert, aber auch geschädigt werden kann durch die Taten der lieben Partner. Durch die Taten dieser nun mal mächtigen Staaten, die der NATO angehören. Durch das, wie die rüsten, durch das, was die mit anderen Staaten machen, was die militärisch Relevantes in der Staatenwelt betreiben. Und genau daraus ergibt sich die Erklärung, warum 20 Jahre nach dem Sieg über diesen gemeinschaftsstiftenden sowjetischen Feind die NATO-Staaten ihr Bündnis weiter betreiben. Und es ergibt sich daraus auch, wie sie das tun. Das Stichwort war, alle gehen davon aus, sie leben von Weltordnung und haben das Interesse, die zu sichern. Damit steige ich ein. Weltordnung, das ist als erstes mal ein gewaltiges Alltagswerk, nenne ich das mal, der Gewaltorgane dieser Staaten. Ein Alltagswerk, das ihre Geheimdienste vollbringen, das alle ihre Waffengattungen täglich vollbringen. Das heißt, strategische Planung muss gemacht werden, es wird dauernd gerüstet und trainiert. Das wird kontinuierlich von der Politik ausgestattet mit gewaltigen Haushaltsmitteln. Und da kollaborieren die NATO-Staaten. Da kollaborieren sie sogar, wenn sie gerade einen ganz heftigen Krach haben, tauschen Geheimdienstinformationen der Kontrolle über die Welt aus, während sie sich im Irakkrieg gerade sehr grundsätzlich nicht einig sind. Natürlich gibt es kontinuierlichen Krach, aber den gibt es in der NATO seit es sie gibt, in dieser Frage um die Lastenverteilung. Und in diesem Alltagsgeschäft der gewaltmäßigen Weltkontrolle haben es diese NATO-Staaten auch in den letzten 20 Jahren zu jeder Modernisierung ihrer Gewaltmaschinerie gebracht, die sie dafür für fällig gehalten haben. Haben immer dafür gesorgt, dass die jetzt gerade nötige militärische Überlegenheit gegen gerade herangereifte oder drohende Feinde sichergestellt hat. Also das hat es damals noch nicht gegeben, diese Drohnen, die einen Bin Laden in seinem Toilettenhöhlchen erledigen können. Also dafür wird gesorgt, das ist das Alltagsgeschäft von Weltordnen als Gewalthandwerk. Und das wird mit gutem Grund dauernd besorgt. Der gute Grund ist eigentlich schon genannt, für ihr weltweites Alltagsgeschäft verlangen diese Staaten ja nun mal Garantien von allen Staaten auf der Welt, verlangen Garantien für sich auf dem Globus, müssen von Geldströmen bis Rüstungsentwicklung überall alles im Griff behalten, was irgendwie die Machtverhältnisse verändern kann. Und das sichern sie durch dieses ihr weltweites Kontrollregime, durch ihr weltweites Abschreckungsregime, teilweise indirekt über das Beeinflussen von Staaten, teilweise aber auch direkt durch ihr eigenes überall rumpatrouillieren und intervenieren, wenn sie es für fällig halten. Das machen sie in großen Teilen in Kollaboration als NATO. Und das schließt nicht aus, dass sie das jedes Mal in bestberechnendem Eigeninteresse machen. Das machen sie immerzu und auch immer wieder. Wieder ein kleiner Rückgriff auf meine Einleitung. Sie finden nämlich gar nicht, wie sie das einem darstellen, dauern Krisen, Konflikte und Kriege einfach vor auf der Welt. Sie selbst sind es, die ihr durch ihr sonstiges Alltagsgeschäft lauter neue alltägliche Störungen ihrer nützlichen Weltordnung ja produzieren. Ihr Weltmarktgeschäft ruiniert ganze Landstriche, verseucht Küstenmeere, produziert also ordnungsstörende Flüchtlingsströme, unerlaubte Gewerbe, also wie das mit Rauschmitteln und mit einer Piraterie, die mittlerweile weltmarktfähig ist. Ihr politisches und ökonomisches Herumfuhrwerken auf der Welt produziert das, was sie Failing States nennen. Staaten, die in ihrer elementaren Ordnung kollabieren, weil es in ihnen nur noch zu grenzüberschreitenden Bürgerkriegen kommt, die sich um die Reste dessen balgen, was man in diesen heruntergewirtschafteten Regionen noch an Pfründen entdecken kann, mit denen man auf der Weltmarkt ein bisschen weltmarktfähiges Geld und bürgerkriegstaugliche Waffen besorgen kann. Und dieses Regime des Westens über die Welt produziert auch regelmäßig politische Feinde. In der Regel Feinde der USA. Also bomben die, wo immer sie wen im Westen erwischen. Das produziert den Handlungsbedarf fürs alltägliche Weltordnung stiften, Weltordnung sichern und das wird gemacht. Aber damit ist die Geschichte ja nicht rum. Die NATO-Staaten sichern die Weltordnung, aber sie wollen sie überhaupt nicht einfach dabei so belassen, wie sie ist, wie sie sie geerbt haben. Schon diese Alltagsbeiträge zur Sicherung bringen ja diese NATO-Partner strikt gemäß nationaler Berechnung. Und das nationale Interesse an Nutzen und Einfluss auf der Welt und dessen militärpolitische Absicherung diktiert bei ihnen auch lauter Bedürfnisse nach einer, wie sie das nennen, Erneuerung der Weltordnung. Der erste größere Fall von die Weltordnung muss doch überhaupt neu gemacht werden, ist eigentlich das Beenden des Siegs in der alten Weltordnung. Der erste Großfall in der Sache der Veränderung der Weltordnung, das ist das, was von den Fakten her in die Zerlegung Jugoslawiens und in die NATO- und EU-Osterweiterung fällt. Diese Erneuerung der Weltordnung, dieses Neuarrangement der Staatenwelt, nehmen die Vereinigten Staaten und Europa erstmal durchaus gemeinsam in Angriff. Da geht es nämlich um die Konsolidierung ihres weltpolitischen Siegs gegen den Osten. Jugoslawien wird in handhabbare Teilstaaten überführt, nachdem sich dort die Nationalisten in so einen Zerfleischungskrieg begeben haben. Und bis an die Grenzen Russlands heran betreibt die NATO eine Osterweiterung ihres Bündnisses. Wenn man sich das mal näher anschaut, merkt man, da verändert sich nicht nur die machtpolitische Landkarte auf der Welt. Dabei verändern die NATO-Partner auch ihr Bündnis. Da kommt es zu neuen Zielen dieses Bündnisses und auch zu neuen Mitteln. Da kommt es zum Beispiel zu dem neuen Ziel des Bündnisses, es ist jetzt auch, Stichwort Jugoslawien, wenn sie das beschließen, zur Intervention in Staaten zuständig. Da kommt es zu dieser bemerkenswerten Zielsetzung bei der NATO-Osterweiterung. Die NATO betreut so etwas wie die Neubildung dieser aufgelassenen und systemgewechselten und zum Teil aus Jugoslawiens Zerstörung entstehenden Staaten. Das nennt der Ami später dann mal Nation Building. Im engeren Sinn, diese NATO-Osterweiterung, das ist ein sehr innovativer Einsatz der alten NATO-Bündnisdisziplin. Die dient nämlich da pur dem militärpolitischen Anschluss dieser Staaten an das westliche Bündnis, an die westlichen Staaten. Und schließlich habe ich ja behauptet, auch neue Mittel kommen auf. Es beginnt in dieser Phase in der NATO eine eifrige Umrüstung der NATO-Armeen. Das betrifft insbesondere die europäischen Teile, die Amis hatten in der Frage schon immer mehr, zu eben interventionsfähigen, verlagerungsfähigen Armeen. Was sie auch noch ganz gemeinsam als NATO dabei machen, ist, dass sie jeden Einfluss von Dritten auf diese machtpolitische Neuordnung der Welt gemeinsam ausschließen. Insbesondere den Einspruch und den Einfluss des Staates, der davon am meisten betroffen ist, Russlands. Da gibt es diese elegante diplomatische Formel für kein Veto. Die NATO gesteht kein Veto zu, wenn sie sich andere Partner anschließt. Und das Bemerkenswerte ist schließlich diese Osterweiterung und diese Zerlegung Jugoslawiens im Vorlauf ist zugleich die Eröffnung einer Konkurrenz dieser in der NATO zusammengeschlossenen Staaten. Die Eröffnung einer Konkurrenz um die Frage, und wer hat denn jetzt den zuverlässigen ökonomischen Nutzen aus dieser machtpolitischen Veränderung der Welt? Wer hat denn jetzt den zuverlässigen machtpolitischen Nutzen aus dieser machtpolitischen Veränderung der Welt? Wem sind die denn jetzt eigentlich angeschlossen? Eine Verlaufsform dieser Konkurrenz zum Beispiel war das, kommen die erst in die EU und dann in die NATO oder erst in die NATO und dann in die EU? Und diese Konkurrenz dreht sich auch um den betroffenen Staat Russland. Da gibt es eine Konkurrenz darum, die geht so, was machen wir eigentlich und wie machen wir deswegen eigentlich? Die Eindämmung, Verkleinerung und Unterkontrollenahme der russischen Macht. Da gibt es bis heute Streit drum, ob das nicht der Weg dafür ist, dass man mit Russland auch alles Mögliche einfädeln kann. Oder ob das nicht mehr erst einmal zu erledigen ist, als machtpolitisches immer noch kleiner machen und erledigen von Russland. Und dahinter steckt eigentlich die Frage, wer ist der Profiteur dieser machtpolitischen Behandlung Russlands? Da kann man übrigens mal schnell den historischen Vergleich machen von NATO früher und heute. Man merkt, Russland ist für die NATO-Staaten nicht so etwas wie die Sowjetunion mit ihrer gefürchteten Weltkriegsfähigkeit, sondern in diesem Fall schließt das militärpolitische Unterkontrollenehmen dieses Staates das militärpolitische, machtpolitische und ökonomische Konkurrieren um diesen Staat eben nicht aus. Umgekehrt gilt aber auch, jetzt gibt es diese Konkurrenz. Und als Gegenstand dieser ihrer Konkurrenz wird genau dieser Anschluss der neuen Staaten an die NATO rund um Russland und auf Kosten von Russland weiter vorangetrieben. Allerdings jetzt auch zugleich gebremst. Ja, also da sind jetzt eingeordnet die Fälle Ukraine und Georgien. kamen sich die NATO-Staaten nach einigen Gezerren miteinander erst einmal auf so eine Art neues Zwischengehege für diese Staaten geeinigt. Das meine ich mit, wird fortgesetzt und gebremst. Die haben sich geeinigt darauf, dass die uns gehören. Das ist entschieden. Als was? Och, schauen wir mal. Zweiter Fall. Ja. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht verstanden. Im Vergleich heute und früher. Ja. Das ist wohl leicht fast mit dem Also, bei der militärpolitischen Frontstellung gegen die Sowjetunion war ein Konkurrieren der NATO-Partner. Wie betreiben wir denn eigentlich diese militärpolitische Frontstellung gegen Russland, gegen die Sowjetunion ausgeschlossen? Das war das Feld, wo es Konkurrenz nicht geben durfte. Und es war dadurch verbürgt, dass alle NATO-Staaten diesen Feind als einen in Rechnung gestellt haben, mit dem lässt sich nicht anders umspringen. Hier findet eine jetzt in der neuen NATO, findet eine durchaus als NATO-betriebene Unterkontrollnahme Russlands statt, eröffnet aber die freie Abwägung, was man aus der Unterkontrollnahme, Eindämmung und Schmälerung russischer Macht eigentlich machen will. Da merkt man eine echte Änderung von NATO früher und NATO heute. War das jetzt übersichtlich? Also die streiten sich jetzt um den Weg, wie es gemacht wird, und dahinter steht die Überlegung, wie schaffen wir für uns den größten Nationalen. Was man aus der Kontrolle dieser Macht eigentlich als nationale Kontrollmacht, als nationale Einflussmacht und als nationale ökonomische Nutzenmacht macht. Ja, ja, aber auch, also, das ist aber nicht zu trennen. Der Weg, also wenn die einen sagen, wir machen eine Ost-Pipeline mit dem Ziel, da Nutzen draus zu ziehen, und die Amerikaner sagen, das ist, die Ost-Pipeline soll nicht gebaut werden, dann ist das ja auch schon eine Frage des Weges, wie man also da wie man sich auf den Russen bezieht. Gut, so weit haben Sie ja den Gegensatz in solchen Fragen nicht gebracht. Also dein Beispiel hinkt ein bisschen. Es gibt einen amerikanischen Einwand gegen die Ostsee-Pipeline, aber kein Nein dazu. Kein was dazu? Kein Nein. Ja gut, aber es geht ja um das Prinzip. Also dieser Gegensatz, den hast du angesprochen. Ja. Früher, da gab es mal keine Diskussion darum, da war das der Feind, den man einfach nicht. Da gab es vergleichbar den Streit mit Osthandel. Ja, aber deswegen habe ich auch was anderes betonen wollen. Die Konkurrenz geht durchaus bis, und das ist so harmlos dargestellt in dem, wie machen wir das? Die Konkurrenz geht schon auch bis zur militärpolitischen Frage. Wie machen wir das? Es ist schon so, dass die Europäer den Einwand machen, also nicht alle Europäer, aber die Deutschen und die Franzosen machen schon den Einwand. Das ist vollkommen klar, das ist der Ausgangspunkt. Russland hat kein Recht auf Sonderbeziehungen zu seinem Ausland. Also zu seinem... Aber müssen wir jetzt wirklich, das hört sich wie so eine rein methodische Frage an, müssen wir jetzt wirklich schon die Ukraine und Georgien in die NATO aufnehmen? War der amerikanische Wille? Sagen die beiden europäischen Staaten nein. Was ist ihre Begründung? Das ist eine doppelte Begründung. Aber die eine heißt, die halten die Ukraine und Georgien für vielleicht nicht gerade unbedingt eine nützliche Erweiterung ihres Bündnisses, aber da könnten sie sich ja mit den Amerikanern vielleicht sogar noch einig werden. Vor allen Dingen sagen sie, ist denn diese dann zuverlässig eintretende Konfrontation mit Russland, ist das denn eigentlich eine nützliche Art, für Europa nützliche Art, Russland machtpolitisch auf die Füße zu treten? Machtpolitisch auf die Füße treten, ja, aber doch dafür, dass das ein handelbarer Staat für europäische Interessen wird. Und auf den Punkt wollte ich insbesondere das Augenmerk legen, weil das ist eine Sphäre des Ringens mit Amerika, wie man eigentlich militärpolitisch einen solchen Staat unter Kontrolle nimmt, die war als Sphäre des Konkurrierens nicht zugelassen unter der NATO, also unter der alten NATO. Jetzt machen sie dafür NATO-Tage. Zweiter Fall, der geht ja noch ein bisschen weiter. Das ist das, was eigentlich in der letzten Zeit immer wieder unser Thema war, die neue Weltordnung, wie sie die USA für erforderlich gehalten haben. Nach diesem 9/11 spätestens eröffnen die USA richtig so etwas, und das meine ich gar nicht ironisch, wie ein Verteidigungskrieg für ihre Weltordnung. Wie die dieses Attentat beantworten, gehen Sie ja von vornherein nicht einfach gegen Terroristen vor. Sie stellen sich auf und handeln als Macht, die gleich so etwas wie einen weltweiten Krieg dagegen führt, dass es in der Staatenwelt überhaupt die Möglichkeit von solchen Vögeln gibt. Das ist ein Weltkrieg gegen die Möglichkeit von US-Feindschaft in der Staatenwelt. Dann, dritter Schluss, ist es aber nicht bloß ein Krieg gegen wen, sondern es ist auch ein Krieg für etwas. Es ist ein Krieg für, das ist jetzt der Ordnungsauftrag für alle Staaten dieser Welt, den Amerika erlässt. Das allemal müssen die Staaten leisten, dass sie die Möglichkeit von anti-amerikanischen Feinden bei sich ausschließen. Da kann man das Ziel entnehmen. Dann ist das Ziel eben dieses Weltkriegs gegen den Terrorismus, US-Weltmacht mit genau diesem Inhalt. Die USA wollen durchfechten, reetablieren, verteidigen, dass sie noch allemal die Auftraggeber in Sachen Ordnung der Staaten sind. Dass sie die Auftraggeber der Ordnung von Staaten sind, in der die dann schon ihre nationalen Interessen betätigen dürfen. Und dieses Ordnungsziel der US-Weltmacht, das die da verteidigt, und auch dieser US-Status, für den die USA da antritt, beides soll natürlich als erstes verteidigt sein und dadurch weltweit wirksam sein. Durch die Anerkennung und Unterstützung der NATO-Alliierten. Das ist im Grunde genommen das Aufrufen der doch zugesicherten Beistandspflicht, Artikel 5 NATO durch die USA. Man merkt also, dieser Krieg gegen den Terrorismus wird sehr einseitig von den USA angefangen, zielt aber auf Bündnis, will das Bündnis mit den Alliierten, weil darin ein erster und entscheidender Schritt zur Gültigkeit des Kriegsziels liegt. Und es kommt ja auch zu was. Es gibt aus Berlin zum Beispiel die Zusicherung bedingungsloser Solidarität durch Schröder. Und mittlerweile ist manche Front dieses Antiterrorkriegs ein NATO-Krieg. Enduring Freedom und was es da alles gibt. Aber das weiß auch jeder. Die volle Anerkennung der amerikanischen Definition von Sicherheit und Weltordnung ist dadurch durch die Alliierten nicht vollzogen worden. Die volle Abdeckung dieses Kriegsziels der USA wird dort nicht geleistet. Die USA jedenfalls haben erkennbar sich mehr vorgenommen gehabt. Die nehmen richtig, um ihre Alliierten mit ihren Alliierten einen Extrakampf in diesem Antiterrorkrieg auf, um eben dieses Ziel, dass sie die Führungsmacht in einem Weltordnungskrieg sind, was doch als erstes darin zu gelten hat, dass die Alliierten hinter dieser Führungsmacht stehen. Ist ein eigentlich ganz elementares, ich nenne es mal, Argument. mit dem die USA da antreten. Das Argument heißt, es ist doch wohl immer noch so, aller kapitalistischer Nutzen aus dem Weltmarkt, aller politischer Einfluss in der Staatenwelt ist doch wohl immer noch existenziell abhängig vom US-Kommando über den Globus. Ist also das geschädigt, seid ihr doch alle geschädigt. Und es ist so. Und weil es so ist, führt es zu einem etwas anderen Resultat als das, was die USA da als selbstverständliche Konsequenz anmahnen. Die europäischen Staaten, insbesondere eben diejenigen, deren Macht wirklich vom Ausnutzen der ganzen Welt lebt, also diese Führungsmächte in Europa, Deutschland und Frankreich, die entdecken spätestens da Folgendes. Jetzt müssen sie was tun, wozu ihre eigenen Interessen, die Natur ihrer Interessen sie eigentlich ohnehin anhält. Jetzt müssen sie sich eigenständig um die gewaltsame Sicherung ihrer Interessen auf der Welt kümmern, gegenüber dem Rest der Welt, aber auch gegenüber den USA und auch in ihrem NATO-Bündnis. Sie treten in einen Ring mit den USA, auch auf dem Feld der gewaltsamen Sicherung dieser ihrer Rolle, als sie sind die Weltausnutzungsmächte an. Das kommt so auf. An diesen neuen Weltkriegsfronten, die da aufgemacht werden, gegen den Terror, gilt eine einfache Gleichung nicht mehr. Es gilt dort für die europäischen Mächte nicht mehr die Gleichung. Amerikas Gewalt sichert Europas Interessen. Nur Amerikas Feinde stören und schädigen Europas Interessen. Aus der Sicht dieser europäischen Mächte sieht es jetzt so aus. Ja, Amerikas Feinde, aber auch Amerikas Kriege bedrohen und schädigen Europas Interessen. Bedrohen und schädigen Europas Geschäft. Bedrohen und schädigen den politischen Einfluss von Deutschland und Frankreich in so wichtigen Regionen wie dem Nahen Osten. Ja, bedrohen und schädigen sogar die Sicherheit Europas im Ausland und sogar bei sich zu Hause. Das nehmen die natürlich den Terroristen übel, aber haben auch ganz viel Handlungsbedarf Amerika gegenüber. Und da kämpfen Europas Weltpolitiker um Einfluss. Sie lassen keinen kalten Boykottkrieg der USA auf der Welt aus. Sie lassen keinen heißen Antiterrorkrieg der USA aus, stürzen sich in jedes Gemetzel dieser Weltmacht, um den Verlauf und um das Ergebnis zugunsten ihrer Interessen zu lenken. Und in diesem Kampf um das Lenken der offenen Gewaltfragen, da greifen sie sogar auf Mächte außerhalb der NATO-Reihen zurück. Da versuchen sie, andere befugte supranationale Organisationen wie die UNO für ihr Interesse zu mobilisieren. Da gibt es sogar die Bezugnahme auf Staaten wie Russland und China, die sich dann für dieses Anliegen den Namen strategische Partner verdienen, in Berlin und in Paris. Und dieses Ringen machen Europas Politiker nicht nur reaktiv auf den amerikanischen Antiterrorkrieg, sondern auch in der anderen Richtung. Sie setzen es aktiv auf die Tagesordnung. Sie fangen an, ihre eigenen Besitzstände und Ausbauprojekte in Sachen Geschäftssphären und Einfluss auf Staaten neu durchzukalkulieren. Da stoßen sie als erstes übrigens natürlich immer noch hauptsächlich auf ihr nach Süden und Osten auswucherndes Europa. Das ist als erstes die wichtigste Interessenssphäre von ihnen und verlangen jetzt, dafür müsste eigentlich die passende Abschreckung her, dafür brauchen sie eigentlich die passende Kontrollmacht und dafür habe die NATO da zu sein oder zumindest auch die NATO da zu sein. Das ist jetzt das Kongeniale. Auch die kennen dieses, sie werfen für ganz neue Weltordnungsfragen dieses Vertragsprinzip des Bündnisses in die Bresche. Man hat sich doch zugesichert, dass sicherheitspolitische und machtpolitische Interessen der Bündnispartner beim anderen Anerkennung und Deckung genießen. Von demselben Standpunkt allerdings sind dann manche Aufrüstungsmaßnahmen der USA in Europa und manche militärische Nutzung Europas durch die USA diesen europäischen Führungsmächten plötzlich gar nicht recht. Da fallen dann zum Beispiel solche Streitereien um dieses Raketenabwehrsystem der USA hinein. Jedenfalls ist es ihnen dann nicht recht, wenn das nur unter amerikanischer Kontrolle und nicht unter hinreichender Kontrolle von ihnen steht. Der Hebel für beides, für dieses Kämpfen um Einfluss auf den amerikanischen Verteidigungskrieg ihrer Weltordnungskompetenz und der Kampf um das Lenken des imperialistischen Abschreckungs- und Kontrollregimes auf die neu definierten nationalen Gewaltbedürfnisse der europäischen Mächte. Der Hebel für beides ist erstens aus der alten Trickkiste. Aus der alten Trickkiste des Bündnisnationalismus, aus der guten alten NATO. Neu angewandt. Europas Führungsmächte leisten berechnend Beiträge bei Rüstung und Krieg in Afghanistan. Zum Beispiel. Und zwar Beiträge, die sind einerseits so berechnet, sie sollen möglichst wichtig und unverzichtbar auch für ihren übermächtigen Partner USA sein. Das schafft Einfluss auf den. Genauso aber kann man es ja auch mal mit Verweigerungen probieren. Vorbehalte gegen den Einsatz nationaler Truppen in den amerikanischen Kriegen. In Anschlag bringen. Das heißt dann zur Volksbetörung beim Jung, er passt auf die Sicherheit unserer Soldaten auf. Tatsächlich geht es um was anderes. Diese Vorbehalte sind so etwas wie ein militärpolitisches Tauschmaterial im Ringen darum, wie viel Mitsprache man von der Führungsmacht Amerika auf das Kriegsgeschehen und auf die Gewaltplanung in der Welt eingeräumt bekommt. In diesem Einsatzwesen, sowohl in dem amerikanischen als auch diesem Einsteigen der europäischen Staaten auf diesen Weltkrieg gegen den Terror und in den dafür fälligen Aufrüstungsrunden, kommt übrigens schon wieder eine Reform der NATO raus. Und auch eine Reformierung der nationalen Armeen der NATO-Staaten. Dieser Weltkrieg gegen den Terror, der setzt endgültig durch, dass die NATO-Armeen eine weltweite Area, heißt das bei denen, ein weltweites Einsatzgebiet ihrer Gewalt haben. Das ist die endgültige Durchsetzung davon, dass das Definition des NATO-Einsatzgebietes ist, im Prinzip weltweit. Und das ist der definitive Durchbruch bei der Umrüstung der Armeen der NATO-Staaten zu Interventionsarmeen. Auch da was schön Doppeldeutiges zu beobachten. Nämlich, alle NATO-Armeen werden auf diesen neuen NATO-Zweck umgerüstet. Und ganz nebenbei fällt dabei übrigens ab, natürlich planmäßig betrieben, dass aus der Bundeswehr von Monat zu Monat weniger eine Teilstreitmacht der Amerikaner diese schreckliche klumpe Panzerarmee, die immer nur für die Amerikaner von Fulda aus Gaps machen kann, hin zu einer international einsetzbaren Interventionsarmee mit eigenständigen Betankungsgeräten, da haben sie noch ein paar Probleme und so weiter, wird. Also eine schöne Doppeldeutigkeit von gemeinsamer Umrüstung der NATO und nationaler Emanzipation der Armeen. Und schließlich gehört in dieses militärpolitische Ring eben auch, dass die europäischen Staaten auf Alternativen eigenständiger Militärmacht sinnen und sie in Angriff nehmen. also an diesen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspakt basteln, eigenständige Militäreinsätze einfädeln und auch das gute alte Mittel eigenständiger Gewaltpolitik kommt ganz neu zum Einsatz, der Rüstungsexport, mit dem man exklusiv national an Machtverhältnissen auf der Welt was machen kann. Es wird schon einen Grund haben, dass Deutschland da mittlerweile unter dieser friedlichen Merkel auf Platz 3 aufgestiegen ist. Das ist also dieses Ringen in diesem Antiterrorkrieg. Und immer wenn die Europäer so auf ihn einsteigen, so einsteigen auf das Verlangen Amerikas, dass sich die Partner als Alliierte hinter seiner Führungsmacht aufstellen und sie damit bestätigen. Immer dann, wenn die Europäer so drauf einsteigen, wie ich es gesagt habe, legen sie eben dieser Supermacht USA immer aufs Neue eine Entscheidungsfrage vor. Dann müssen sich die USA entscheiden, wie sie das eigentlich nehmen. Ob sie das eher als Unterminierung, als Unterlaufen und Unterminierung ihrer doch gerade verteidigten Weltordnungsmacht behandeln, oder ob sie es im Gestus der weisen Führungsmacht eher als Beiträge ihrer lieben europäischen Partner in Leadership zur Etablierung der amerikanischen Führungsmacht anerkennen und einzubauen versuchen. Das ist eine Entscheidungsfrage, die dauernd bei den USA liegt und wie sich die alte Administration eine ganze Zeit lang entschieden hat, ist ja bekannt. Sie haben es als Unterminierung genommen. Dann haben sie eben die dafür fällige Antwort geliefert. Sie haben solche unfreundlichen NATO-Partner wie Deutschland und Frankreich versucht, durch Koalitionen der Willigen irrelevant zu machen im machtpolitischen Geschäft. Sie haben sogar die ganze NATO für weniger relevant erklärt, weil die Zauberformel von Donald Trumps fällt, hieß ja, nicht die Koalitionen diktieren den Auftrag, sondern der Auftrag diktiert die Koalitionen. Aber wie gesagt, es ist eine Entscheidungsfrage, die den Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem Kampf um eine Weltordnung, in der sie Führungsmacht sind, immerzu auf den Tisch gelegt wird. An der Stelle mal eine kleine Zusammenfassung. Was passiert da eigentlich? Die USA und diese EU-Führungsmächte eröffnen imperialistische Ordnungstaten gegen Dritte auf der Welt. Und gegen diese Dritte und gegen die gesamte Staatenwelt werden diese Ordnungsfälle von ihnen auch die ganze Zeit weiter betrieben. Die werden einsortiert, die werden bekriegt und so weiter. Die werden ausgestattet. Das passiert mit der gemeinsamen Osterweiterung, die sie mehr oder weniger erstmal gemeinsam betreiben, genauso wie mit diesem erstmal ganz einseitig angezettelten amerikanischen Verteidigungskrieg gegen den Terrorismus, der ja allerdings auch auf Bündnis dringt. Und indem sie diese ordnungspolitischen Taten gegen Dritte in der Staatenwelt und immer gleich gegen die ganze Staatenwelt betreiben, eröffnen und betreiben sie gleichzeitig ein Ringen miteinander. Ein Ringen miteinander jetzt auch in der Sicherheitspolitik, ein Ringen in der Frage der militärischen gewaltsamen Kontrolle über die Welt. Beides gleichzeitig, gibt es sogar auch Umkehrung. Erklär das nochmal mit dem beides gleichzeitig. Wir eröffnen und betreiben Ordnungsmaßnahmen bis hin zu Kriegen gegen Dritte. Da ist es ihr Verhältnis zu den Briten. Die sammeln die Oststaaten ein und die USA. Ja, mal nicht ganz NATO, aber ganz oft auch NATO. Jetzt ist aber erstmal das Verhältnis von diesen Ordnungsstaaten zu Ordnungsobjekten, gegen die was betrieben wird. Und gleichzeitig, bei demselben Zeug sogar, eröffnen und betreiben sie ein Innenverhältnis, ein Ringen miteinander. Dafür macht es übrigens gar keinen Unterschied, ob sie eine Aktion gerade gemeinsam betreiben, wie diese Osterweiterung, hat man ja gesehen, die betreiben sie gemeinsam und konkurrieren, wer dabei eigentlich den machtpolitischen Gewinn hat, oder ob sie sie mehr gleich so ein bisschen auseinander und polemisch betreiben, wie bei diesem amerikanischen Krieg gegen den Terror, den die Amerikaner machen und dann verlangen. In beiden Fällen liegt immer das Doppelte vor. Es wird ein imperialistisches Umordnen der Welt mit Gewalt betrieben und die, die das betreiben, betreiben dabei ein Ringen miteinander. Es gibt sogar die Umdrehung, wollte ich noch sagen. Es gibt die Umdrehung, dass es sich die USA und die europäischen Führungsmächte leisten, dass sie diese von ihnen auf der Welt betriebenen Gemetzel zum Material ihres Ringens machen. Dass sie sich quasi im Gefecht versuchen, in existenzielle Abhängigkeiten und Klärungsabstimmungsnotwendigkeiten zu verwickeln. Das erspart übrigens den Opfern von Krieg und Abschreckung, die sie dabei betreiben, nichts. Überhaupt nichts. Afghanistan, da tust du dich manchmal wirklich schwer. Was jetzt der Hauptzweck dieser militärpolitischen Tat der Deutschen, der Franzosen, der Amerikaner ist. Machen sie das jetzt eigentlich, um den Taliban endgültig unter die Erde zu bringen? Oder wollen sie beim Taliban unter die Erde bringen, den lieben NATO-Partner in die Notwendigkeit eines Kompromisses hineinwickeln? In einer Neuverteilung der sicherheitspolitischen Rechte und Pflichten. Wenn man sich so an den Fällen vorstellt, wird es sehr verwinkelt, dieser Verlauf. Man weiß auch, eigentlich steht auch ziemlich hilflos davor, welchen Stand hat er jetzt eigentlich gerade. Und ehrlich gesagt empfehle ich auch gar nicht, zu versuchen, das zu ermitteln. Weil da kann man sagen, das entscheiden diese mächtigen Staaten einfach selber. Und zwar so souverän, wie sie sind. Man wird dann schon mitkriegen, wie sie sich entschieden haben. Was man allerdings recht klar sagen kann, das ist, worum sich dieses Ringen dreht, was der Kern dieses Ringens ist. Das kann ich nicht besser sagen als der Gegenstandpunkt, deswegen lese ich es quasi vor. Da heißt es in 306, Weltmarkt und Weltmacht. So ringen die USA und ihre verbündeten Rivalen miteinander. Amerika um eine funktionale Einordnung ihrer imperialistischen Konkurrenten in seine neue Weltordnung. Funktionale Einordnung in seine neue Weltordnung. Diese um Eigenständigkeit innerhalb und ein wenig auch oberhalb des revidierten Weltkriegs- und Friedenssystems mit dem Fernziel, Gleichrangigkeit mit dem übergroßen Partner zu erreichen und ihm seine Führungsmacht zu entwinden. Das habe ich deswegen sehr sorgfältig vorgelesen, weil man merkt, es ist dieses Ringen in einer Weltordnung mit einem Fernziel, an der etwas sehr Grundsätzliches zu ändern. Was dabei rauskommt, was einfach jetzt so vor einem liegt, das ist ein interessantes Nebeneinander dieser sicherheitspolitischen Taten respektive ihrer Produkte. Da findet, das ist jetzt eine kleine Zusammenfassung nach der Seite hin nochmal, erstens zuverlässig eine erweiterte Reproduktion der militärischen Potenzen dieser NATO-Staaten statt. Eine Ausweitung der militärpolitischen Kontrolle, eine Modernisierung auch der militärpolitischen Kontrolle des Gewalthaushalts der gesamten Welt. Das findet statt als Produkt für das NATO-Bündnis und als Produkt für jede dieser NATO-Nationen. Das ist das Erste, was die produzieren. Das Zweite, was sie daneben produzieren, sind lauter offene, unerledigte Ordnungsfragen. Und das ist ein feiner Ausdruck für die Sauerei, die man da vor Augen hat. Da gibt es aus meiner ersten Abteilung, aus diesem Weltordnungsalltagsgeschäft, dauernd neue Ordnungsfälle, neue zusammenbrechende Failing States, neue Flüchtlingsmassen aus neuen Bürgerkriegen, neue unselige Erwerbsquellen wie Piraterie. Es gibt aus meiner zweiten Abteilung diesen Staaten neu der NATO zuordnen, den NATO-Staaten zuordnen und damit den Sieg im Kalten Krieg eigentlich erst zu konsolidieren, gibt es als Ergebnis offene Ordnungsfragen. Eben dieser Zwischenzustand der Ukraine, dieser Zwischenzustand Georgiens, der Zwischenzustand im Streit mit Russland und aus meiner dritten Abteilung dieses Ringen im Krieg gegen den Terrorismus, gibt es einen Landstrich, der wird jetzt nur noch AFPAC oder PAKAF genannt. Aber dazu, wie gesagt, wollte ich ja nur den Namen sagen, wofür das eigentlich steht. Zusammengenommen bringen Sie es also als zweites Produkt mit Ihrem militärpolitischen Beherrschen der Welt und sicherheitspolitischem Ringen untereinander zu einer ziemlich unfriedlichen Staatenwelt, zu einer Staatenwelt von ziemlich eingeschränkter Brauchbarkeit für sie. Ja, auch einer Staatenwelt mit einem Bedrohungs- und Schadenspotenzial für alle diese Imperialisten. Und dann bringen sie es drittens noch daneben in ihrer internen Konkurrenz zu einigen Übergängen dieser Konkurrenz zu Rivalität, zu richtig Gegensätzen in Interessen, die ans Vitale dieser Staaten heranreichen. Das ist das, was Sie dann höflich Meinungsverschiedenheiten nennen. Tja, und dann läutet es 2009 und die treffen sich. Und was machen Sie dann? Dann bilanzieren Sie mal die Weltlage. Dann bilanzieren Sie das, was im Letzten nur Sie selber überall auf der Welt angerichtet haben. Und welche Konsequenz ziehen Sie draus? Mein Gott, stehen wir vor Herausforderungen. Sie beurteilen das gleich als Herausforderung an eben die weltordnende Zuständigkeit und Gewaltkompetenz von Ihnen, die dadurch total in ihrer Unverzichtbarkeit bestärkt sein soll. Ja, da bringen Sie sogar zu einer recht langen und auch kompatiblen, also da können Sie sich einigen, auf so eine Liste, was es alles an Bedrohungsszenarien und potenziellen Störenfrieden auf der Welt gibt. Zu Wasser, zu Lande, in der Luft, im Internet, überall Bedrohung. Und ganz selbstverständlich gehen Sie auf diesen Standpunkt. Ja, ist doch wieder im Prinzip klar, das ist die Welt und die Herausforderungen, ja, die gelten dieser Handvoll von Staaten, die die NATO bilden. Das sind nämlich die Weltkontrolleure. An wen denn sonst? Wer sollte in solchen Fragen sonst ein Recht haben, sich drum zu kümmern? Und dann beschließen sie auch noch. Sie geben ihrer NATO jetzt in der Eigenschaft eines stehenden Militaristenverbandes, also ein Apparat von Berufsmilitaristen, den geben sie jetzt einen Auftrag, die politischen Hoheiten. Die geben dem einen doppelten Auftrag. Die sollen mal mit ihrer ganzen beruflichen Kompetenz für die politischen Herren der NATO eine Beschlussvorlage ausarbeiten. Die Beschlussvorlage soll erstens sein, entwickelt mal eine neue Strategie. Das heißt, schreibt mal auf, gegen was und gegen wen alles wir uns militärisch wappnen wollen. Und zweitens, entwickelt doch auch mal sowas wie, also im Management-Deutsch nennt man das eine Ablauforganisation, entwickelt doch mal eine Verfahrensanleitung, wie wir eigentlich unsere auseinanderstrebenden Sicherheitsbedürfnisse als Bündnis betreiben können. Naja, und dann wollen sie sich am Jahresende wieder treffen und gucken, was sie da beschließen über die bis dahin fertig sein sollende Beschlussvorlage. Da lächelt man dann manchmal schon und fragt sich, wofür die alles ihr Bündnis haben wollen. Dass die dem alles zumuten. Aber das sind halt Imperialisten, die haben gute Nerven. Die haben sehr gute Nerven. Die nutzen ihre Widersprüche aus. Bis zu Ende nutzen sie sie aus, statt sich damit zu belästigen, die zuzuspitzen. Das machen die nämlich sowieso. Und dabei haben die sehr gute Nerven. Wer schon mal Fulda geplant hat als deutscher Verteidigungsminister, der kommt mit diesen Zerwürfnissen schon auch noch ziemlich lange klar und macht das Beste draus. Und die guten Nerven übrigens von denen, die haben einen sehr soliden Grund. Die haben Macht. Also können sie aus denen was machen. Und damit mache ich erstmal Schluss. Mir ist da gerade zu dem letzten, was du gesagt hast, noch eine kleine Ergänzung eingefallen zu der Frage von dem, was ist der Unterschied von früher und heute? Die hat ja so ein bisschen darauf gezielt, dass wenn man es streng nimmt, also wenn man es wirklich tradiologisch nimmt, der europäische Standpunkt, wir wollen mit den Russen eine strategische Energiepartnerschaft und deswegen wollen wir sie an der Front der militärischen Eindämmung etwas schonender behandeln als die Amerikaner. Wenn man es zu Ende denkt, wird mit der Position der Amerikaner unvereinbar. Mhm. Das Irre ist nur, dass die das einerseits durchaus wissen und andererseits aber gar nicht so damit umgehen, sondern sagen, gut, dann müssen wir halt schauen, wie wir diese beiden Standpunkte, die beide gelten und die beide auch ihr Recht haben, die wir im Rahmen unseres Bündnisses bewältigen. Dann einfach nochmal zu der Frage, wohin der Vater wollte darauf hinweisen, dass es ja gar nicht so ist, dass man sagt, ja, das eine ist doch bloß ein Energiegeschäft und das andere ist halt eine Militärfrage, ja. Die beiden Sachen haben noch gar nichts miteinander zu tun. Das ist doch unwahr, aber sie tun immer so. Ja, ich habe über diesen Fall auch nochmal nachgedacht und bin nochmal auf Folgendes gekommen. Es stimmt ja tatsächlich, dass es diese europäische Kalkulation gibt. Sie haben mit den Russen eine Energiepartnerschaft und so im Auge. Die konkurriert übrigens mit amerikanischen Plänen und so weiter. Insofern keine unnötigen sicherheitspolitischen Konfrontationen mit Russland. Aber irgendwie ist diesen imperialistischen Strategen auch das andere Argument geläufig, als ob sie eine Imperialismusableitung gelesen hätten. Nämlich das Argument, wenn wir die Russen zu unseren Energiepartnern herrichten wollen, wenn die zuverlässig immer uns zuarbeiten wollen müssen, wenn wir mit denen vielleicht sogar manchmal in weltpolitischen Fragen eine Gegenposition den USA gegenüber vertreten, wenn wir die für so viel für uns Wichtiges haben wollen, dann muss man die unter Kontrolle haben. Ja. Dann fällt Ihnen ein, dass dieses unter Kontrolle haben von Russland nach wie vor als NATO-Kontrolle Russlands stattfindet und es eine europäische Alternative dazu nicht gibt. Das betrifft insbesondere die interkontinentale Russlands, das wohl eine große Rolle spielt im Denken der NATO-Strategen und auch der Regierungen. Die stehen dafür ein, dass Russland überhaupt von all diesen NATO-Staaten in Rechnung gestellt wird als eine Militärmacht, mit der man rechnen muss. Aber das, womit die dann alles rechnen, beschränkt sich gar nicht bloß auf so etwas wie diese Interkontinentalraketen. Wenn das eine Macht ist, mit der man rechnen muss, ist es bei der Macht zum Beispiel für die NATO-Staaten immer noch was anderes, wenn die da so einen Georgien-Konflikt im Sinne Russlands erledigen, als wenn das zum Beispiel so ein Staat wie die Ukraine machen würde. Mit dieser Macht muss man rechnen, nie wieder so, wie man mit der Sowjetunion hat rechnen müssen, aber rechnen muss man mit der. Bestimmt auch die unterschiedliche Art der Behandlung, wenn ich mal in den Köpfen mache. Wie schaffe ich es am besten, diese Bedrohung vom Griff zu kriegen? Handhabbar zu machen. Erstmal ist das Ziel, handhabbar zu machen. Möglichst aber ganz abzuschaffen. Ja, das sind so Ideale von Strategen, die wissen, wie sich einzuteilen. Ich habe noch mal einen, das ist mir noch nicht so richtig klar. Aber was du vorgelesen hast, wie das Verhältnis der USA zu ihren europäischen NATO-Partnern ist, wo sich die sie hinbringen wollen, dass die Europäer umgekehrt darauf sinnen, als die USA für sich handhabbar zu machen, Konflikte und Fernziele, die eventuell vielleicht mal hier die Führungsmacht strittig zu machen. Dass das ein Fernziel ist, heißt ja nicht, dass das jetzt nicht schon den Gegensatz innerhalb der NATO voranbringt. Mit Fernziel ist ja nicht gesagt, das ist jetzt noch, kann jetzt, macht jetzt nichts. Es spielt keine Rolle, weil die haben es ja erst später vor, sondern das Ziel da drauf, das ist doch, in Afghanistan stehen sie ja zusammen mit ihren Strategien, aber ja, so habe ich immer das Argument wohl auch verstanden, dass die Europäer ja den USA diese Frage genau immer vorlegen, wie sie das jetzt nehmen wollen, den europäischen Antrag auf, sie wollen mehr Einfluss, sie wollen mehr Macht, sie wollen mehr Mitentscheidung darüber, wofür die NATO überhaupt gut ist und so. Das ist doch auch jetzt bei der NATO-Tagung ganz offensichtlich gewesen, dass die Europäer diejenigen sind, die ja dieses Fernziel gar nicht so verfolgen, dass sie sagen, wir denken uns jetzt was, das mögen sie ja nebenbei auch noch machen, wir denken uns jetzt getrennt von der NATO was ganz anderes aus, sondern das Fernziel erstmal so betreiben, dass sie eine größere Kontrolle über die Institutionen gewinnen wollen, mit der sie genau Macht über die Welt ausüben. Da geraten, dass, warum der Grund dafür, dass sie das machen, ist das genannte Fernziel. Was dieser Satz meines Erachtens unübertrefflich ausdrückt, ist, dass da ein Verhältnis ist, das beides gleichzeitig enthält. Ein Verhältnis wirklich des Konkurrierens und ein Verhältnis des Gegensatzes von Zielen. Von Unverträglichkeit von Zielen. Das Verhältnis von Konkurrieren ist darin ausgesprochen. Es gibt nicht den amerikanischen Standpunkt, sie wollen Macht statt der anderen sein. Die kämpfen darum, Führungsmacht in einer geordneten Staatenwelt zu sein, in der die anderen berechtigte, aber eben nach Vorgabe der Amerikaner, berechtigte Mächte sind. Diese Konkurrenz betreibt die andere Seite auch, zerrt an den Grenzen ihrer Berechtigung rum, kämpft um mehr davon, kämpft um, und jetzt kommt eine ganz interessante Dialektik, um Gleichrangigkeit. Und Gleichrangigkeit ist die Verletzung von Führungsmacht, ist das Entringen von Führungsmacht. Aber das muss man sich auch mal so kompliziert vorlegen, weil wenn man es nach der Endauflösung nimmt, dann fragt man sich, warum die noch sich treffen. Vergiss den Ausgangspunkt nicht noch ebenfalls zu erwähnen. Das findet alles statt, gerade im Antiterrorkrieg, beim Erledigen des gemeinsamen Feindes. Ja. Ja, die wollen doch auch Führungsmacht bei was sein. Die wollen doch Gleichrangigkeit bei etwas sein. Die ringen doch um Führungsmacht beim Schuhriegeln der Welt. Um Gleichrangigkeit beim sicherheitspolitischen Kontrollieren und Abschrecken der Welt, weil darin ihr nationaler Materialismus gesichert ist. Ich kann es ja auch so ausdrücken, dass die Unverträglichkeit, die daraus kommt, dass der Gegenstand der Auseinandersetzung die höchsten sicherheitspolitischen Interessen von Staaten sind, die eigentlich unvereinbar sind, sich beißt mit damit, worauf sich diese Sicherheitsinteressen von allen richten, in ja. die ganze Welt. Ja, die ganze Welt unter Kontrolle halten, das können die Europäer nun mal nur mit der NATO. Das wissen sie. Und insofern ist dieses Streben nach Gleichrangigkeit die Bezugnahme auf eine Institution, die das für sie ja immerhin leistet. Aber die blöde andere Seite hat, dass sie immer ein Instrument der Führungsmacht. So gesehen kann man es auch nochmal so zusammenfassen, dass das Vorantreiben der Konkurrenz der Europäer gegen Amerika mit den genannten Übergängen immer die NATO zu ihrer Voraussetzung hat. Das gilt ja auch umgekehrt für die USA, dass ihr Programm natürlich auch immer die NATO zur Bedingung hat, auch wenn sie die stärkste Führungsmacht sind. Aber was ihr Programm ist, also eine für sie durchgesetzte Weltordnung, bleibt auch das Mitmachen der mächtigen NATO-Konkurrenten absolute Bedingung. Richtig, ja. Das ist das, was ich einleitend mal gesagt habe, mit diesem, da kommt im freien Westen was sehr Ungewöhnliches raus. Der Kern dieser, die Amerikaner sind die Weltordnungsmacht. Der Kern ist erstmal, dass das Machtverhältnis zwischen ihnen und diesen Partnern steht. So ist das. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Also erstens finde ich es korrekt, was du gesagt hast. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass nur Amerika sich den Spruch leisten kann, den du vorhin von Rammstein gehört hast. Ja. Nicht das Bündnis definiert die Konfliktfälle, sondern die Konfliktfälle definieren das Bündnis. Ja. Und das ist die Ankündigung, zumindest auch gegen Europa formuliert, wir können uns überlegen, auch mal getrennt davon Kriege zu führen. Ja. Aber nicht mit der Absicht, dass die Europäer sich wirklich aufteilen.